Motown, das berühmte Soul-Label, hat seinen Namen von einem Synonym seiner Heimatstadt, Motortown oder eben Motor City, wird die Stadt Detroit immer wieder und immer noch genannt. Die Autoindustrie war lange Zeit der alles beherrschende Industriezweig Detroits. Zu Beginn der zweiten Stunde mit Musik aus Detroit und Michigan, also erst einmal ein paar Motown-Hits. Der Song gerade war ursprünglich ein Hit für Martha Reeves and the Vandellas, 1965, Nowhere to Run heißt er. Martha Reeves hatte als Sekretärin beim Tamla Motown-Label angefangen, so heißt es, und bald fand sie sich mit ihren Kolleginnen in der Hitparade wieder, mit Dancing in the Streets, Heatwave oder eben Nowhere to Run. Natürlich waren das eben nicht Martha Reeves and the Vandellas, sondern die Band Catfish mit Bob Hodge als Sänger. Die Catfish-Version wurde bei einem Heimspiel der Band im Eastown Theater in Detroit mitgeschnitten, vermutlich 1970. Hier sind noch zwei Motown-Songs.